In der folgenden Woche erscheint Pat Grady jeden Tag pünktlich zur Arbeit. Danny wagt zu hoffen, dass Pat seine Lektion gelernt hat, aber so engagiert arbeiten wie Jesse Jackson wird er nie. Wie man früher gesagt hat, weiß der junge Mann, wie man in die Hände spuckt. Inzwischen werden die Informationen über die Frau aus Dannys Traum allmählich konkreter. Ihr Name wird zwar nicht genannt, aber sie war 24 und wohnte in Oklahoma City. Laut einer Freundin habe sie genug von ihren Eltern und dem Community College gehabt und per Anhalter nach Los Angeles gelangen wollen, um dort die Frisierschule zu besuchen und vielleicht einen Job als Statistin in Film oder Fernsehen zu kriegen. Geschafft hat sie es bekanntlich nur bis Kansas. Ihre Leiche hat schon eine ganze Weile dagelegen, die KHP verrät zwar nicht wie lange, aber lange genug, stark verwest zu sein. Wobei der Hund mitgewirkt haben könnte, denkt Danny. Laut einer Quelle bei der Polizei hat man auf die Frau mehrfach eingestochen, außerdem wurde sie sexuell missbraucht, was eine Umschreibung dafür ist, dass man sie vergewaltigt hat. Was Danny Sorgen macht, ist das Ende eines Berichts, der am Donnerstagabend in den Nachrichten kommt. Der Reporter vor Ort ist älter als die Frau vom Wochenende, er gehört offensichtlich zur ersten Riege. Er steht vor der Tankstelle, deren Betonfläche mit gelbem Absperrband gesichert ist. Die Detectives vom Kansas Bureau of Investigation suchen aktiv nach dem Mann, der per Telefon den ursprünglichen Hinweis auf den Ort der Leiche gegeben hat. Wer seine Identität kennt, wird gebeten, sich zu melden. Vielleicht erkennt auch jemand seine Stimme. Das ist sie. Auf dem Bildschirm erscheint eine Silhouette, wie sie manche Leute in den sozialen Medien dazu nutzen, ihr Gesicht zu verbergen. Dann hört Danny die eigene Stimme. Die ist fürchterlich klar und fast unverzerrt. Die Leiche liegt hinter einer verlassenen Texaco-Tankstelle in Gunnell, County Road F, etwa 3 Meilen von der Hauptstraße entfernt. Hinter der Texaco-Tankstelle. Holt sie da raus, bitte! Jemand wird sie vermissen! Danny wünscht sich schon, nichts unternommen zu haben, doch wenn er an die abgenagte Hand und an den Unterarm denkt, die aus dem Boden geragt haben, weiß er, dass er nicht anders handeln konnte. Er schaltet den Fernseher aus und sagt zu seinem Trailer, in dem außer ihm niemand sitzt, »In Wahrheit wünsche ich mir, dass mir der verdammte Traum erspart geblieben wäre.« Nach einer Pause fügt er hinzu, »Und ich hoffe, dass ich nicht nochmal so einen habe.« Am Freitagnachmittag ist Danny mit einem langstieligen Mob damit beschäftigt, die Oberseite der abgehängten Leuchtstofflampen im Sekretariat zu reinigen, als ein dunkelblauer PKW auf den Lehrerparkplatz einbiegt. Aus der Fahrertür steigt eine Frau in weißer Bluse und blauer Hose. Sie hängt sich eine große Umhängetasche über die Schulter. Aus der rechten Tür steigt ein Mann in einem schwarzen Sakko und Schlabberjeans. Während die beiden auf den Haupteingang der Schule zugehen, muss Danny nur einen einzigen Blick auf sie werfen, um zu denken, jetzt haben sie mich. Er stellt den Mob in die Ecke und geht ihnen entgegen. Das Einzige, was ihn an ihrem Auftauchen überrascht, ist seine mangelnde Überraschung. Es ist beinahe so, als hätte er das Ganze erwartet. Aus den Lautsprechern in der Turnhalle hört er leise Rockmusik. Jesse und Pat entfernen dort gerade den Mist, der immer zum Vorschein kommt, wenn die Tribüne zurückgeschoben und an die Wand gefaltet wird. Für den kommenden Montag ist geplant, das Parkett neu zu versiegeln, eine Aufgabe, die Danny immer Kopfschmerzen verursacht. Den ganzen Dienstag über, da ist Feiertag, werden sie die Fenster offen stehen lassen, damit die Halle auslüftet. Aber jetzt fragt er sich, ob er in der kommenden Woche überhaupt noch da sein wird. Er sagt sich zwar, dass das lächerlich ist, weil er nichts Unrechtes getan hat, aber das hilft nicht viel. Wobei ihm ein Spruch aus irgendeiner alten Sitcom einfällt, »Lucy, da hast du was zu erklären!« Die Frau öffnet die Tür und hält sie für den Mann auf. Danny verlässt das Sekretariat und geht den vorderen Flur entlang. Inzwischen stehen die Besucher in der Eingangshalle neben der Vitrine mit den Pokalen, über der ein blau-goldenes Banner mit der Aufschrift Wildcat Pride angebracht ist. Die Frau ist in den 30ern und hat ihr dunkles Haar hinten zu einem festen Knoten gebunden. An der linken Gürtelseite trägt sie eine Pistole mit nach außen gedrehtem Griff, an der rechten hängt eine Dienstmarke. Die ist blau-gelb und trägt in der Mitte den Schriftzug KBI. Die Frau sieht auf herbe Weise gut aus, aber es ist der Mann, der Dannys Aufmerksamkeit auf sich zieht, obwohl der anfangs nicht sagen kann, weshalb. Später wird ihm in den Kopf kommen, dass man instinktiv erkennt, wenn im Leben ein unerbittlicher Gegner auftaucht. Er wird zwar versuchen, diese Vorstellung als Schwachsinn abzutun, aber er wird sich deutlich erinnern, was er gedacht hat, als er auf die beiden zuging. Nimm dich vor dem Kerl in Acht.